mit dem Tod muss endgültig beendet werden. Solche Waffenexporte müssen verboten werden. Alle 15 Minuten stirbt auf dieser Welt ein Mensch durch Waffen, die aus Baden-Württemberg stammen, aus Handfeuerwaffen von Heckler und Koch. Diese Produktion muss eingestellt werden. Hier müssen Rüstungskonventionen gemacht werden. Die Produktion muss umgestellt werden. Früher wurden in dieser Fabrik Töpfe produziert. Vielleicht könnte man das heute wieder machen. Das Geschäft mit dem Tod läuft wie geschmiert. Rheinmetall hatte eigentlich Verluste eingefahren in der Automobilbranche. Aber sie sind ausgeglichen worden über den Rüstungssektor. 2019 haben sie ihren Auftragsbestand um 21% gesteigert auf über 10 Milliarden Euro für Rüstungsexporte außerhalb der EU. Die Ergebnisse, die ausgeschüttet werden, explodierten um 35% aus dieser Sparte. Unter anderem werden sie neue Aufträge kriegen aus der Türkei. Innenminister Seehofer hat 32 Millionen Euro zugesichert zur Grenzsicherung im Mittelmeer an die türkische Regierung. Das sind alles Maßnahmen, die müssen wir ablehnen. Und ich bin dankbar dafür, dass die Linke und die Grünen im Gemeinderat gesagt haben, wir wollen wirklich mal jetzt endlich anfangen damit, dass Geflüchtete aufgenommen werden, dass Karlsruhe umfassend zu einem sicheren Hafen für Flüchtlinge wird. Und ich denke, dass wir hier gegen die Waffenexporte, die auch Menschen davontreiben und hier Richtung Europa treiben, dass damit hier Schluss gemacht wird, dass mit der Forschung am KIT Schluss gemacht wird, dass dieses seltsame Institut, Fraunhofer Institut für Sprengstoffkunde, ebenfalls vielleicht einer normalen Tätigkeit zugeführt wird. Das ist im Finstal. Dafür müssen wir stehen und dafür müssen wir auch hier kämpfen. Dankeschön.